Wenn ein Pfründner einmal Wein will, sucht er im Gemeindehaus eine Harke, eine Schlinge und dazu noch eine Schwinge, geht er auf den Anger aus. Wo die Erde fett und frisch ist, gräbt er schwarz dem Maulwurf nach. Raben krächzen in den Kolken, leise ziehen weiße Wolken und die Gräser gilben brach. Alle Gänge hebt der Pfründner gründlich aus, die Zunge dick, fasst die Samtenen bei den Fellen, schlägt die traurigen Gesellen mit dem Schaft in das Genick. Mittags misst der Armenvater ihm den Trunk zu trübem Rausch. Faulig schmeckt der Wein, die Krallen rosenroter Zehenballen wachsen zart in seinen Rausch.